Hallo, ich bin Henrik Hansen und ihr hört das Wölferadio. Wölferadio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Dort, 3-1, schöner kann man das nicht spielen. Still graphic, tight, not in the complete defense. Hallo liebe Freunde des VfL Wolfsburg, herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe des Wölferradios. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und wir beschäftigen uns natürlich mit dem richtungsweisenden, vielleicht sogar wichtigsten Spiel bislang gegen den SV Werder Bremen am Freitag bei uns in Wolfsburg. Was muss bis dahin passieren, lautete auch die Wölferradio-Frage der Woche und es haben viele Fans geantwortet darauf, was sie denken, was denn passieren muss auf allen Ebenen. Aber ich hatte auch die Möglichkeit, nach dem Match in Dortmund mit einigen Spielern zu sprechen und auch mit Sportdirektor Olaf Rebbe, was die bevorstehende Partie gegen Bremen angeht. Und das waren sehr interessante Aussagen, die ja zum Teil getroffen wurden, die ich auch gerne mal beschreiben und interpretieren möchte. Und natürlich geht's um das Match gegen den SV Werder. Dazu zu Gast ist TV-Journalist aus Bremen, Patrick Kreitz. 6-Punkte-Spiel. Nicht nur der Blick auf die Tabelle offenbart, was ansteht am Freitag. 6-Punkte-Spiel ist fast schon zu wenig. Denn wenn das schief geht gegen Bremen, wovon wir natürlich alle nicht ausgehen wollen, dann möchte ich nicht wissen, was in Wolfsburg los ist, weil dann ist man sozusagen ja auf Augenhöhe mit den Abstiegsplätzen, während man ja jetzt noch so ein bisschen, habe ich so das Gefühl, noch sich da rumlaviert mit denen, ja, noch ist es ja gar nicht alles so schlimm. Aber wie gesagt, das, was da jetzt kommt am Freitag, ist eine absolute Belastungsprobe für alle Bereiche beim VfL, sei es die Fans, sei es die Verantwortlichen, sei es der Trainer, sei es die Mannschaft. Das ist ein Spiel, was gewonnen werden muss, um ja sozusagen nicht diese Abwärtsspirale, die es gibt, fortzusetzen. Ungünstiger könnten die Voraussetzungen nicht sein nach der deutlichen Klatsche in Dortmund. Ich habe mir das Spiel angeschaut. Die einen oder anderen werden meine Aufsager während des Spiels oder vorm Spiel vielleicht mitbekommen haben. Habe ich ja gepostet, was dann so los war. War ja ein besonderes Spiel mit dem Ausfall der Südtribüne sozusagen. Ja, ist nicht weiter ins Gewicht gefallen, möchte ich sagen. Die Dortmunder haben da, und das war eigentlich das Erschreckende, mit einer sehr, sehr durchschnittlichen Leistung, wie ich fand, Wolfsburg beherrscht, den VfL vorgeführt über einige Strecken. Ich erinnere da als an Hackespitze 1, 2, 3 noch im 5-Meter-Raum sozusagen. Diego Benaglio hat aus meiner Sicht zusammen mit Maxi Arnold als einziger mehr oder weniger Normalform erreicht. Er hat auch einige Male sehr gut gerettet, sonst hätte es vielleicht noch schlimmer ausgehen können. Erinnerungen, böse Erinnerungen wurden wach an das 1:5 im Hinspiel. Nur während wir im Hinspiel noch, eine Phase hatten, wo wir uns aufgebäumt haben, wo wir dagegen gehalten haben, wo wir uns gewehrt haben und dann auch durchaus unglücklich Tore kassiert haben, war jetzt eine absolut hochverdiente Niederlage, die fast noch zu niedrig ausfiel. Mut, Saft und kraftlos, immer nur um hinterherlaufen, keine Idee nach vorne, passiv und so weiter und so fort. Valerian Ismail hat es am besten selbst gesagt. Er sagt, er konnte sich den Krams nicht mehr angucken am nächsten Tag, wenn er normalerweise die Videoanalyse angestanden hätte. Das ist ganz interessant. Da haben auch einige Spieler was zu gesagt. Da komme ich gleich noch zu. Aber diese Geschichte, das kann man so eigentlich nicht akzeptieren. In so einer Situation, so ein Auftritt, wo wir genau wissen, dass sehr viel auch dann tatsächlich auf den Kopf ankommt und die Tatsache, dass wir aus Hoffenheim in einer zweiten Halbzeit kamen, die tatsächlich Hoffenheim Hoffnung gemacht hat sozusagen, die uns Hoffnung gemacht hat, das ist etwas, was dann echt schwer zu akzeptieren ist. Habe ich doch am Samstag am Spiel direkt gepostet, dass das eigentlich nicht geht. Und ich bin mir mittlerweile nicht mehr ganz so sicher, dass es tatsächlich alle verstanden haben, weil ich hatte, und da komme ich dann gleich zu meinen Wahrnehmungen in der Mixzone, nachher, wenn man dann den Spielern direkt gegenübersteht, das wirkte auf mich alles wie eine eingepreiste Niederlage. Da hat jetzt keiner gerne verloren, habe ich so den Eindruck gehabt. Aber es war auch jetzt nicht so, dass man damit gerechnet hätte, da irgendwas mitzunehmen, um sich dann entsprechend voll reinzuhängen. Bevor jetzt einer drauf wartet, eine genauere Analyse mit, was ich ja sonst immer mal gerne mache, mit Ballbesitz, Zweikämpfen und so weiter, schenke ich mir. Das war hinten nichts, vorne nichts, in der Mitte auch nichts. Und deswegen verzichte ich da mal drauf. Wichtiger ist auch, dass wir jetzt alle Kräfte bündeln und uns auf das Spiel gegen Bremen fokussieren und dann auch so ein bisschen vielleicht in das Innenleben der Mannschaft eintauchen können, sofern uns das als Fans überhaupt möglich ist von außen. Und da ist es immer ganz gut, wenn man dann den Beteiligten auch mal ins Auge schauen kann. In dieser Woche gab es ja auch zum Beispiel das kolportierte Zitat von Luis Gustavo, nach dem Motto, wenn wir mehr gewollt hätten, dann hätten wir auch mehr erreichen können, was dann sehr, sehr schnell wieder auf die Spur führte. Ja, haben sie richtig angestrengt, haben sie sich ja nicht. Wie kann man so einen Satz sagen? Das klingt jedenfalls nicht nach sich voll reingehangen. Das Interessante ist, als Luis dieses Interview oder dieses Zitat gegeben hat, stand ich daneben und konnte das in Gänze mitzeichnen und das möchte ich euch gerne mal vorspielen an dieser Stelle. Aber ich glaube, heute haben wir, wenn wir einfach mehr wollen, ich glaube, konnten wir vielleicht ein bisschen mehr erreichen. Vielleicht das Spiel nicht gewinnen, aber vielleicht für Selbstvertrauen ein bisschen danke. Jetzt muss man die Sprachproblematik bei ausländischen Spielern natürlich ein bisschen ausklammern bei der ganzen Geschichte. Aber ich fand es ganz interessant. Insofern kann es sein, dass Luis sich in der Muttersprache anders ausgedrückt hätte. Was natürlich dann jetzt in der schriftlichen Form, wenn das Zitat dann irgendwo in der Zeitung steht, nicht mehr so rüberkommt. Ich glaube, dass es ganz interessant ist, die Sache zu interpretieren. Nämlich diese, wovon ich vorhin sprach, diese eingepreiste Niederlage. Wir hätten mehr tun können, um dann hinterher vielleicht was fürs Selbstvertrauen zu machen, indem wir da ein achtbares Ergebnis erzielen. Das heißt, ging gar nicht so darum, dass man sich nicht angestrengt hätte, sondern es geht eher so in die Richtung Resignation. So, der Kopf ging runter, man hat dann letztendlich die Körpersprache auch vermissen lassen und dann die Chance versäumt, mehr draus zu machen aus dem Ergebnis. Und das ist so ein bisschen das, was mir da sehr Sorge macht, möchte ich mal sagen, dass wir aufgrund der Situation, die wir jetzt haben, bei ganz vielen Spielern eher den Kopf nach unten haben, als vielmehr die Tatsache, wir wollen uns nicht reinhauen. Jedenfalls habe ich das da nicht so empfunden. Jetzt ist Luis aber auch Führungsspieler und natürlich guckt man besonders auf ihn und es kann auch erwartet werden, dass er, der über weite Strecken der Saison, teils durch Verletzungen, teils aber auch durch indiskutable Leistungen, nicht alles abgerufen hat, was in ihm steckt. Ich glaube, das weiß er auch selber. Jetzt ist er aber ein Typ, wenn er so vor dir steht, dann wirkt das immer so ein bisschen, ich will nicht sagen distanziert, aber in guten Zeiten sagt man, das ist absolute Gelassenheit, den kann nichts aus der Ruhe bringen. In so einer Situation wie jetzt wirkt das immer ein Stück weit gleichgültig. Das ist ganz, ganz interessant, wie sozusagen dieselbe Regung, weil er hat sich ja vom Typ her nicht verändert, aber durchaus verschieden interpretiert werden kann. Und ich hatte halt auch den Eindruck, das ist ein ganz schmaler Grat, wo sich dann eine Mannschaft oder ein Spieler in dem Sinne da bewegt mit seinen Aussagen, nämlich, bin ich jetzt tatsächlich mit Kopf und dabei oder geht mir alles am Arsch vorbei? Das ist so ein bisschen, das ist, wie gesagt, ein schmaler Grat. Das kann ich auch nicht sagen. Also ich möchte einem Profisportler nicht unterstellen, dass er da nicht gewillt ist, alles zu geben auf dem Platz. Aber wenn er natürlich sonst eher auch ein Typ, wenn man sonst auch ein Typ ist, der alles ein bisschen easier und lockerer letztendlich sieht oder auch gelassen auch in den Interviews rüberkommt und er spricht ja auch in einem Tempo meistens und in einer Tonlage, dann kommt das natürlich so rüber, ich habe mit allem abgeschlossen und mir eh alles egal, was hier passiert. Das ist natürlich gefährlich, aber ich wüsste jetzt auch nicht, wie man außer mit massivem Medientraining dagegen vorgehen könnte und ob das dann immer noch der Wahrheit entspricht. Was dann gesagt wird, ist dann auch nochmal eine andere Frage. Was ich aber ganz interessant fand, ich habe ihm eine Frage gestellt, nämlich dann auch im Hinblick aufs Bremen-Spiel, was die Mannschaft denn jetzt gewillt ist zu tun. Und da hört euch mal die Antwort bitte an. Setzt ihr euch als Mannschaft nochmal zusammen vor Bremen, um sich nochmal besonders einzustimmen? Ist ja ein wichtig entscheidendes Spiel. Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben zum Glück eine sehr gute Gruppe. Die Jungs sind alle sehr professionell. Ich glaube, jeder wird sicher Gedanken machen. Und wir werden sowieso in dieser Woche wieder richtig losgehen, dass wir einfach, wie gesagt, sehr gut vorbereitet sind. Auch eine ganz interessante Aussage. Meine Frage ging ja in die Richtung hin, macht die Mannschaft was Besonderes vor dem Spiel, ein besonderes Einschwören, weil es ja sehr, sehr vorentscheidend ist, gerade auch im Abstiegskampf, wie diese Partie ausgeht. Und die Antwort ist, nö, machen wir nicht, weil wir sind alle professionell genug. Das wird schon, weil wir sind wieder richtig gut vorbereitet. Wir werden richtig gut vorbereitet sein am Freitag. Das ist möglicherweise ein, Beibehalten der bisherigen Politik, wir bleiben ruhig und zumindest geben wir nichts nach außen, was den Anschein macht, wir verfallen jetzt im blinden Aktionismus oder dass wir jetzt irgendwas tun müssen und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite sorgen solche Aussagen natürlich dafür, dass man sich fragt, bedarf es nicht mal eines richtigen Zeichens, bedarf es nicht mal auch eines Zeichens an die Öffentlichkeit. Jawohl, wir als Mannschaft, wir versuchen alles Mögliche und denken und identifizieren uns mit dieser ganzen Angelegenheit, die jetzt auf uns wartet, auch außerhalb der normalen Trainingszeiten. Klar, die Mannschaft ist sehr, sehr lang, auch jeden Tag zusammen, freier Tag, Montag ist gestrichen worden und so weiter und so fort. Aber ich glaube auch gerade die Fans oder das öffentliche Bild vom VfL, da täte man gut daran, auch zu zeigen, hey, die Mannschaft versucht wirklich darüber alles, wir haben uns nochmal zusammengesetzt, wir werden das nochmal alles genau besprechen, aber so dieses, ja, wird schon, machen wir schon, das sorgt natürlich nicht gerade für Vertrauen in die Mannschaft und ja, auch dann in jemand wie Luis Gustavo, der auch zeitweise ja als Kapitän bei uns unterwegs war, als Diego Benaglio noch auf der Bank saß. Für einen war das Spiel in Dortmund ja ein ganz besonderes, nämlich für Jakub Błaszczykowski. Kuba hat nach dem Spiel auch gesprochen und ich habe ihn auch gefragt, warum denn die Mannschaft, das ist ja das, was auch ganz viele Fans nicht verstehen können, oder was uns ja überhaupt nicht einleuchtet, wie man eine zweite Halbzeit wie gegen Hoffenheim mit Kampf und Leidenschaft abliefern kann und dann sozusagen ja in Dortmund dann mal sang- und klanglos untergeht. Die Frage habe ich Kuba auch gestellt. Warum konntet ihr den Schwung nicht mitnehmen aus der zweiten Halbzeit gegen Hoffenheim? War es klar anderer Gegner, aber letztendlich hat so ein bisschen auch die Aggressivität gefehlt, hat man so den Eindruck gehabt von oben. Also das, was habe ich gesagt, dass Dortmund hat heute auch sehr gut gespielt, keine Fehler gemacht mit Aufbau, sehr, also mit Ballbesitz war die stark. Wir wissen das auch vor dem Spiel, das wird ein sehr schwieriges Spiel für uns. Muss man auch sagen, dass viel mehr dürfen wir jetzt nicht enden. Müssen wir einfach nach vorne schauen in so schwierige Situation, welche wir sind. Und versuchen, nächste Spiele alles draufpacken. Wir haben das in zweiter Halbzeit in Hoffenheim gemacht. Auch da schwingt so ein bisschen ja, Resignation, Ratlosigkeit mit. Klar, wie gesagt, Leute, alles immer kurz nach dem Spiel. Da ist man, wenn ich da gefragt worden wäre, früher als ich gegen was weiß ich, wenn ich verloren habe. Ich habe ja nie verloren in meiner aktiven Zeit, aber wenn ich da mal verloren hätte, dann wäre ich wahrscheinlich ähnlich schlecht drauf gewesen. Oder enttäuscht gewesen, sagen wir es mal so. Letztendlich muss man halt sagen, also ein bisschen diese Resignation springt wieder durch. Wir haben vom Anfang an in der Niederlage gerechnet und dann irgendwann vergessen, uns dagegen zu stemmen. Oder da war es dann halt auch so, ja, und dann hat man sich in sein Schicksal ergeben. Und interessant ist dann wieder auch, dass es, glaube ich, das, was ganz, ganz vielen Fans ja sehr, sehr aufstößt in den letzten Wochen, ist dann dieses, wir müssen gucken, dass wir jetzt im nächsten Spiel wieder alles raushauen. So, das wird häufig so als Floskel, als Phrase und so weiter abgetan und gesagt, ja, jetzt kündigen sie wieder an, das machen wir ähnlich gut wie gegen Hoffenheim und so weiter und dann folgt nichts auf dem Platz, wie es so oft in dieser Saison ja passiert ist. Das nervt ganz viele Fans, das kann ich auch nachvollziehen. Die andere Seite der Medaille ist, was sollen sie denn sagen? Sollen sie sagen, ja, wir waren richtig scheiße heute und wir werden absteigen? Das wäre ja auch der falsche Weg. Insofern kann ich das immer ein Stück weit verstehen, auch jemand, der in der Medienbranche so weit arbeitet, dass da natürlich immer ein bisschen Wischiwaschi rauskommt und ein bisschen auch in die Richtung, wir haben Ruhe ist erste Bürgerpflicht und wir gucken mal, dass wir das nächste Mal besser machen. Klar, das nervt irgendwann, weil es halt auch schon diese lange Durststrecke gibt, die wir als Fans des VfL da durchschreiten. Da ist man dann auch nicht mehr gewillt, dass auf Dauer hinzunehmen und man will da sozusagen Klartext hören, aber wie gesagt, es ist nicht so einfach und die Spieler sind offensichtlich auch noch nicht bereit, jetzt gibt ab und zu mal eine Ausnahme wie Paul Seguin oder Mario Gomez, ist man noch nicht bereit, das in Gänze sozusagen nach außen zu tragen. Ein weiteres gutes Beispiel dafür ist auch Jeffrey Bruma, dem ja leider das Eigentor unterlaufen ist, was so ja die Niederlage eingeleitet hat, weil spätestens ab diesem Punkt hatte man das Gefühl, es geht irgendwie gar nichts mehr. Und ein Dortmunder Fan hat mich nach dem Spiel nochmal angesprochen und sagte, ja, also ich hatte irgendwie nie das Gefühl, dass ihr mal irgendwie nach vorne kommt, dass ihr irgendwas reißen könntet. Also da war so ein bisschen vorentscheidende Szene, er hatte auch ein bisschen was dazu gesagt, dass er es selber gar nicht so mitgekriegt hat, war auch eine mega, ja, symptomatische Szene. Mario Gomez verschläft so ein bisschen, dass da noch ein Gegenspieler ist, den Ball vernünftig zu klären und alle Dortmunder waren irgendwie gedankenschneller, ein Tick flinker, ein Tück aggressiver und so weiter und so fort. Alles das, was den Wolfsburgern gefehlt hat. Und bereits kurz nach dem Spiel haben einige Fans Sachen gepostet wie, wir haben die Schnauze voll vom Angsthasenfußball und wir wollen das nicht mehr sehen sozusagen. Und diese Frage habe ich mehr oder weniger gleich dann ungefragt an Jeffrey Bruma weitergeleitet und da gab es auch eine interessante Antwort drauf. Viele Fans haben nach dem Spiel schon gepostet, das war Angsthasenfußball, was da größtenteils gespielt wurde von einer Seite aus. Was sagst du dazu? Ja, nochmal, ich muss das Spiel nochmal schauen, heute Abend auf Fernsehen, und dann kann ich vielleicht bessere Antworten haben. Und vielleicht verstehe ich, was die meinen, aber jetzt noch ein bisschen zu früh darauf zu reagieren, weil das ist noch ja, zu nah zum Spiel. So, ich glaube, morgen habe ich dann bessere Antworten über, und dann weiß ich ein bisschen mehr, glaube ich. Ja, die Antworten hat er nicht bekommen, weil die Videoanalyse ist ja mehr oder weniger ausgefallen, wie Valerian Ismael gesagt hat. Deswegen einfach nochmal so eine Interpretationsgeschichte. Klar, es kann sein, dass jetzt auch wieder Problematik ausländischer Mitspieler und Muttersprache, und vielleicht ist der Begriff Angsthasenfußball in Holland nicht so verbreitet. Das kann natürlich auch sein. Aber auch wieder dieses typische Spielersprech, wir ziehen uns zurück, wir müssen erstmal analysieren. Wie gesagt, kann ich alles verstehen, ist auch vollkommen richtig, wenn ich beim Verein angestellt wäre, würde ich das auch so machen, weil man sich ja sonst in irgendeine Situation verrennt, die dann gleich wieder irgendwie interpretiert wird, oder Bruma nagelt die Mannschaft zusammen und so weiter und so fort. Wichtig ist auch, dass man da relativ einheitlich vorgeht. Es hilft aber letztendlich dann nicht weiter. Ich glaube schon, dass er gewusst hat, was die mangelnde Aggressivität angeht, worauf ich hinaus will. Und trotzdem zu sagen, ja, wieder ähnliches Sprechen wie bei Luis, wir, ne, bleiben erstmal ruhig, warten die Analyse ab und gucken mal. Wie gesagt, verständlich, aber natürlich für die Fans unbefriedigend. Wieder einmal und so weiter. Und ich hoffe, dass diese Aussprache oder diese Analyse, nämlich mit gerade was die mangelnde Aggressivität oder dieses zurückhaltende Angsthasenspiel, und ich finde, da kann man durchaus von sprechen. Und wenn man die Töne nach dem Spiel gehört hat, da war es ja nicht so, dass man mit der ganz breiten Brust gegenüber Dortmund aufgelaufen ist. Das muss man, oder vielmehr, da hoffe ich, dass diese Analyse noch irgendwie erfolgt ist, weil das muss mitgegeben werden vor dem Spiel gegen Bremen, weil wenn wir da nicht aggressiv und heiß auftreten werden, dann wird das Böse in die Hose gehen. Und das bringt mich auch direkt zur Wölfe-Radio-Frage der Woche. Nordkurve. Und die lautete ganz allgemein: Was muss denn jetzt passieren bis zum Spiel gegen Bremen, sowohl von Seiten der Fans, von Seiten der Verantwortlichen und auch von Seiten der Mannschaft? Und da haben ganz, ganz viele wieder geschrieben auf den verschiedenen Kanälen, Facebook, Nachrichten etc. und ja auch bei wolfsblog.de natürlich. Und da sind mir folgende Antworten besonders ins Auge gefallen. User Stan schreibt mir: Es ist natürlich schwer, einige grundlegende Mankos bis Freitag zu beseitigen, aber sich zum Beispiel intensiv mit dem Gegner zu beschäftigen und eine Taktik parat zu haben, wie man das ein oder andere Tor schießen könnte, wäre sicherlich hilfreich. Ich glaube, da ist ein bisschen Ironie dabei. Wir sollten gegen Bremen nicht wie immer alle Bälle zu Mario spielen. Erstens haben wir seit Kevin De Bruyne und Ivan Perisic weg sind keine ordentlichen Ballverteiler mehr für einen Stoßstürmer. Zum anderen gehe ich davon aus, dass Bremen hinten sehr kompakt stehen wird und es ganz schwer ist, da präzise Bälle durchzustecken. Auf die Einstellung kommt es natürlich auch an. Ich sehe uns mit Bremen ungefähr auf Augenhöhe, von daher wird der Siegeswille durchaus entscheidend sein. Soweit User Stan. User Jan hat mir geschrieben: Einsatz, Fußball, Leidenschaft. Wir Fans können nur dafür sorgen, den Funken überspringen zu lassen. Alles andere muss von der Mannschaft kommen, so wie in der zweiten Hälfte gegen Hoffenheim, wo jeder für jeden eingestanden hat, wo jeder hinter jeden Ball hergejagt ist, um ihn zu bekommen. Kämpfen ist ein Stichwort, harte Arbeit auf dem Platz wird sich auszahlen, da bin ich mir sicher. Wir Fans hingegen sollten trotz der schlechten Leistung in Dortmund nicht verfrüht anfangen, unseren Unmut zu äußern, sondern von Minute 1 alles geben, und zwar jeder, der in dieser Kurve steht, egal welcher Block oder Steh- oder Sitzplatz. Soweit User Jan. Und User Johnny hat auch geschrieben, er hat sozusagen alles aufgedröselt, was er sich denn von Fans, Mannschaft und Verantwortlichen erwartet bis Freitag. Er sagt: Seitens der Fans muss wie immer grenzenloser Support kommen, dieser kam bisher aber auch immer. Seitens der Mannschaft muss der Wille zu spüren sein, dass sie bereit ist, jeden Meter zu gehen und Gras zu fressen. Und von Seiten der Verantwortlichen erwarte ich persönlich, dass nicht nur gelabert wird, sondern auch Taten folgen. Wenn ich davon rede, dass ich genau hinschaue, dass man keine Angst vor großen Namen hat, dann muss, und ich meine, und jetzt kommt ein Schimpfwort, was ich nicht zitiere, nochmal muss ich, man auch Taten folgen lassen. Anderweitig wird man unglaubwürdig. Für mich wird da mindestens, oder wären, für mich, sagt Johnny, wären da mindestens drei Spieler, denen man meiner Meinung nach anmerkt, dass sie nicht so richtig wollen oder können. Namen sind bekannt, sodass ich sie diesmal nicht nochmal nennen muss. Ich hätte sie genannt, Johnny, wenn du es nochmal gesagt hättest, aber so ist auch in Ordnung. Und gerade den letzten Aspekt würde ich gerne nochmal aufgreifen. Besonders geschaut wird natürlich auch auf die sportlich Verantwortlichen beim VfL. Wie gesagt, es ist zu lesen, sollte Valerian Ismael das Spiel nicht gewinnen am Freitag, also morgen, dann werden ja die Würfel rollen, und zwar nicht zu seinen Gunsten, und dann wird er als Trainer abgelöst. So berichten es oder gibt es entsprechende Medienberichte oder auch Gerüchte. Will ich jetzt gar nicht an dieser Seite, auf dieser Seite aufgreifen. Ich finde, man sollte da jetzt nicht gerade vor dem Spiel noch mehr Unruhe reinbringen, die schon da ist. Häufig wird ja auch der Ruf nach dem Handeln der verantwortlichen Personen in Form von ja, Olaf Rebbe, aber auch vom Aufsichtsrat, der angeblich nicht so viel mitbekommt von den Leistungen der Mannschaft und so weiter und so fort. Da wird das immer gefordert, da muss doch jetzt endlich mal eingeschritten werden. Also ich kann von meiner Beobachtung her sagen, dass sowohl Herr Garcia Sanz am Samstag direkt nach dem Dortmund-Spiel in der Kabine war, den habe ich dort gesehen, reingehen und wieder rausgehen und nicht mit einer Miene, die ja sozusagen ihn hat lachen in eine Kreissäge laufen lassen, sondern da war durchaus viel Frust, viel Gnatz dabei. Ich weiß nicht, was er gesagt hat, das ist nicht nach außen gedrungen, soweit ich das weiß, aber es werden keine freundlichen Worte gewesen sein, wenn er was zu sagen hatte. Auch Geschäftsführer Wolfgang Hotze war in der Kabine direkt und ließ dann auch hinterher im Vorbeigehen bei den Journalisten fallen, dass ihm das alles nicht so gefallen hat, was er da auf dem Platz gesehen hat. Aber gestellt hat sich, und das finde ich auch gut, das wollte ich übrigens generell mal sagen, da ein Lob an alle Spieler oder auch Verantwortlichen, Olaf Rebbe zum Beispiel, die haben sich alle gestellt nach so einem Spiel und haben auch die durchaus kritischen Fragen dann beantwortet und auch, ja, im Fall von Olaf Rebbe mal beantwortet, wie sie denn die momentane Situation gerade auch beim VfL Wolfsburg nach der Winterpause sehen und wie die Leistungen einzuschätzen sind. Wir haben gegen Hoffenheim und gegen HSV gewonnen, haben in Köln, sag ich mal, unglücklich verloren, da hätte man auch einen Punkt mitnehmen können. Augsburg und Dortmund waren keine guten Spiele, aber ich wehre mich auch dagegen, weil ihr habt letzte Woche noch die Tabelle gezeigt, nach der wir nach 6 Spielen Zweiter sind. Da wehre ich mich dagegen, jetzt auch alles in Schutt und Asche zu reden nach dem Spiel beim BVB, weil das ist uns, glaube ich, auch klar, dass man hier auch mal ohne Punkte nach Hause fahren kann und das muss man nicht die Gesamtsituation verdramatisieren, sondern man muss realistisch bleiben und wissen, wo man ansetzt, und das wissen wir und können das gleich am Freitag wieder gut machen. Ja, Wiedergutmachung ist angesagt, sieht auch der Sportdirektor so. Das finde ich auch sehr, sehr gut rübergebracht. Also es war sehr, sehr ruhig. Olaf Rebbe kommt sowieso eher so als der ruhige Charakter rüber, wie ich ihn jetzt dann auch kennengelernt habe. Das ist der ganzen Situation durchaus angemessen auch, dann erstmal zu schauen, jawohl, wir müssen zumindest die Sachen, die wir nach außen tragen, etwas moderater vortragen. Natürlich wünschen sich viele Fans, jetzt muss er auf den Tisch gehauen werden und so weiter und so fort, wieder dieselbe Geschichte wie bei den entsprechenden Spielern. Aber trotzdem habe ich bei ihm auch nicht den Eindruck gehabt, so nach dem Motto, jetzt lassen wir jetzt mal alles laufen und wir gucken jetzt mal, wie es dann irgendwie mal ausgeht. Sondern da war durchaus zu spüren, dass ihm das nicht gefallen hat, absolut nicht gefallen hat, was da auf dem Platz zu sehen war. Und das drückt sich auch in der folgenden Aussage aus. Ich spüre keinen Druck, ich weiß, was zu tun ist. Ich bin morgen mit der Mannschaft und dem Trainer zusammen und schauen wir, was wir aus diesem Spiel für Lernen ziehen. Ja, das sind Dinge, die behalten wir intern, was zu tun ist. Aber Fakt ist, dass wir uns damit beschäftigen. Ich glaube, wir müssen auf alles schauen, weil nur halt mitspielen genügt halt nicht, sondern wir müssen halt auch auf den Punkt kommen und das haben wir heute nicht geschafft. Wir gucken uns das genau an und wollen gegen Bremen erfolgreich sein und das mit allen Möglichkeiten, die wir haben, und die werden wir komplett ausschöpfen. Vielleicht wäre es auch hilfreich, dann im Nachgang mal zu sagen, welche Mittel das sind, die man da ausgeschöpft hat. Klar, einige Sachen sind intern, das kann ich auch nachvollziehen, alles muss man nicht nach außen tragen, gerade auch aus dem Innenleben einer Fußballmannschaft, was ja durchaus ja sensibel ist, aber so gerade nach außen hin als Zeichen zu sagen, ja, wir haben die Sachen jetzt dann mal anders gemacht oder so, würde vielleicht auch ein Stückchen helfen, wenn ich das mal so übersetzen darf. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ja ganz viele Fans auch mittlerweile mal erwarten, dass da entsprechend auch was gesagt wird oder auch mal symbolisiert. Denn so schießen ganz, ganz viele, ja, ich will nicht sagen, Gerüchte ins Kraut oder unterschiedliche Wahrnehmungen werden verbreitet und daraus dann quasi manifestierte Meinungen gemacht. Zum Beispiel, dass es ja ganz logisch ist, dass es nicht funktioniert, die ganze Geschichte. Denn der Trainer, der wohnt ja noch in München und identifiziert sich gar nicht mit Wolfsburg. Oder aber beim Training, da werden irgendwie nur ein bisschen Larifari Passübungen gemacht und so weiter und so fort. Das mal ein bisschen zu erklären, warum und weshalb man wie was macht. Klar, alles kann man nicht beantworten, aber so dieses sich im großen Nebel befindende, wie, die Fans lechzen ja quasi danach, etwas zu sehen, etwas zu erfahren, warum gewisse Dinge so sind, wie sie sind, und vielleicht kann man damit auch mal ja mit Vorurteilen und so weiter aufräumen. Diese Chance ist vom VfL Wolfsburg sehr, sehr häufig verpasst worden in dieser Saison, finde ich. Gerade jetzt in so einer Phase, wenn man auch die Fans wieder ins Boot holen möchte, da komme ich gleich noch zu, dann muss man ein bisschen offener, glaube ich, oder offensiver agieren in diese Richtung. Olaf Ripper hat aber einen entscheidenden Satz noch gesagt. Wir müssen auch mal auf den Punkt kommen und nur mitspielen reicht nicht. Ja, da sage ich mal so, da muss ich mal einen kleinen Applaus für loswerden lassen. Ne? Ja, jawohl. Ne, das war der falsche Knopf. Ich drücke natürlich. Ja, jawohl. Ja, mitspielen, nur mitspielen reicht nicht. Ne, wir müssen auch mal auf den Punkt kommen. Und das ist ein Ding, wo ich sage, ja, bitte und möglichst schnell und auch gegen Bremen. Und auch ein bisschen aggressiver, dass man tatsächlich auch das Gefühl hat, die Mannschaft auf dem Platz, die zerreißt sich. Ich weiß, das sind genauso wie so Sprüche sind, wir müssen das mal analysieren, sind auf der anderen Seite Sprüche, ja, die Mannschaft muss sich endlich mal einen Arsch aufreißen und sie muss sich nochmal einen Arsch aufreißen und nochmal einen Arsch aufreißen. Jetzt hat jeder nur einen Arsch, den er aufreißen kann. Insofern, aber klar, jeder weiß, was damit gemeint ist. Ich will damit sagen, diese ganzen Parolen muss man auch einordnen können und man muss die auch entsprechend anpassen können, finde ich. Und letztendlich alles daran setzen, am Freitag, beziehungsweise morgen, ich sag mal Freitag, morgen ist es, gegen Bremen alles rauszuholen, was abrufbar ist, und zwar auf allen Seiten. Und in diese Richtung hat der Olaf Rebbe nochmal in der Zeitung auch noch einen kleinen Appell gestartet, man braucht irgendwie alle Wolfsburger. Ich habe ihn darauf angesprochen, weil er das vorm Hoffenheim-Spiel schon mal gesagt hat, und er hat mir am Samstag nach dem Dortmund-Spiel Folgendes gesagt. Sie haben vor dem Spiel gegen Hoffenheim besonders auch an die Fans, an die Stadt, die Bewohner auch appelliert, letztendlich da geschlossen hinter dem VfL zu stehen. Müsste das jetzt nochmal dann erneuert werden vor dem wichtigen Spiel gegen Bremen? Naja, was heißt erneuert? Ich denke, alle sind gefragt, dran zu ziehen. Das habe ich auch gesagt. Das werde ich auch gerne nochmal sagen, weil ich glaube, es hat gut funktioniert gegen Hoffenheim und gegen Hamburg. Und wir müssen einfach zusammenstehen und dann können wir auch positiv und erfolgreich sein. Oder positive Ergebnisse erzielen. Und er hat es dann ja nicht nur beim Wölferadio gesagt, sondern auch hinterher nochmal. Insofern kann ich mit diesem Appell nur anschließen. Jetzt haben wir das schon ein paar Mal gehört, diese Saison. Auch da gibt es so eine latente Unzufriedenheit, weil die Fans immer das Gefühl haben, in Vorleistung gehen zu müssen. Und die Mannschaft zahlt wenig bis gar nichts zurück. Jetzt ist es so, dass man von Fanseite gar nicht mehr viel andere Möglichkeiten hat. Alles andere würde die Situation verschlechtern und die, ja, sage ich mal so, Heimvorteilslage, die man ja zumindest ein bisschen hat. Wir haben nicht oft gewonnen in der Saison, ist klar, aber wenn da, was ich was, 6.000 Bremer mitkommen, dann, und da müssen wir ja im Grunde mit rechnen, dann wäre es ja fatal, wenn wir da sozusagen in einen Stimmungsboykott gehen, sondern wir müssen tatsächlich, und gerade bei einem Flutlichtspiel, bei einer besonderen Lage, die wir momentan haben, müssen wir voll reinpowern als Fans und dann darauf auch letztendlich hoffen, dass die Mannschaft mitzieht und auch von sich aus bereit ist, von Anfang an alles zu geben, weil außer dem Prinzip Hoffnung haben wir gar nicht mehr so viel in der Tasche. Ich erneuere aber auch gerne nochmal den Appell, weil, wie gesagt, ich kann jeden Frust verstehen über die Art und Weise, wie die Mannschaft sich präsentiert hat, vor allen Dingen jetzt auch nach dem Spiel gegen Dortmund. Was muss eigentlich noch alles ertragen werden diese Saison? Das frage ich mich natürlich auch die ganze Zeit. Ist es denn so schwer, nach einem Spiel wie gegen Hoffenheim dann ähnlich aufzutreten wie gegen Dortmund? Da wirklich, dass man das Gefühl hat, wir haben da irgendwie alles reingeschmissen, alle Mannschaften drumherum, Ingolstadt, Bremen, Hamburg, sogar Darmstadt, da hat man das Gefühl, alle haben es kapiert, alle wollen sich reinhängen, alle machen mit, alle ziehen mit. Und wir krebsen da am Existenzminimum rum. Die Fans gehen noch sozusagen verbal oder im Internet noch selber voneinander los. In der Mannschaft scheint es irgendwie nicht zu laufen. Das sind alles Punkte, die müssen wir jetzt echt zurückstellen und wirklich gucken, dass wir unsere Haut retten. Um nichts anderes kann es gehen. Ich habe es auch am Montag im Wolfsgeheul geschrieben. Nichts anderes kann es gehen. Und wir müssen alle Eitelkeiten, alle Sachen zurückstellen, die wir auch letztendlich auf dem Herzen tragen und müssen erstmal die Klasse sichern und dann, liebe Freunde, da bin ich auch voll mit dabei, da müssen wir gucken, dass wir, ich will nicht sagen jeden Stein umdrehen, aber es muss sich was tun insgesamt und das werden wir dann natürlich auch besprechen bei Gelegenheit hier im Wölferadio. Kurzpassspiel. Schock für RB Leipzig. Dort gab es jetzt die Schlagzeile, dass RB vielleicht doch nicht in der Champions League spielen darf, selbst wenn sie es sportlich schaffen sollten. Hintergrund ist, dass es schon einen Red Bull gesponserten Club gibt, nämlich in Salzburg. Und die, wenn die die Champions League erreichen, dann könnte es dazu führen, dass RB nicht starten darf. Denn die UEFA sagt, ja, wenn nur ein Hauptsponsor bitte pro Club. Und das heißt also, zwei Red Bull Clubs, das könnte schwierig werden, sagt die UEFA. Konzernchef Mateschitz hat schon reagiert und ist vorstellig geworden bei der UEFA. Und demnächst heißt die Champions League einfach Red Bull Liga. Kuriose Situation bei einem Heimspiel von Curitiba in der brasilianischen Liga. Dort hat sich nämlich der Schiedsrichter geweigert, das Heimspiel anzupfeifen, weil das Spiel auch illegal im Internet gezeigt werden sollte. Verhindern, dass das Heimspiel im Internet gezeigt wird. Da wäre Max Kruse auch froh drüber gewesen. Der Apfel fällt nicht weit vom Pferd, merkt ihr das? Lustige Situation auch im englischen Pokal. Da hat der Fünftligist Sutton so ein 150-Kilo-Torwart gehabt. Der ist in der Halbzeit einfach mal hin und hat herzhaft in ein Fleischbrötchen reingebissen. Ja, das fand man beim Verein nicht so gut und hinterher wurde er sozusagen zum Rücktritt gedrängt. War übrigens im Spiel gegen Arsenal London, wo er Mesut Özil auch kickt. Ja, in England, wenn ein Torwart herzhaft in was reinbeißt, ja, dann wird er sozusagen rausgeschmissen. Wenn ein deutscher Torhüter herzhaft in was reinbeißt, wird er hinterher Fußballexperte beim ZDF. Kombinationsspiel. Und via Skype bin ich jetzt verbunden mit Patrick Kreitz. Er ist Fernsehjournalist aus Bremen und ja, schon öfter Experte gewesen hier für Werder Bremen. Hallo Patrick. Hallo, grüß dich Lenny. Schön, mal wieder da zu sein. Ja, freut mich, dass das auch wieder geklappt hat. Bist ja fast schon eine Bremer Institution, was das angeht. Hatten ja schon einige Male das Vergnügen. Starten wir gleich mit der ersten Frage. Hättest du denn vor der Saison gedacht, dass das Spiel jetzt am Freitag so eine Brisanz bekommt im Abstiegskampf? Nee, gedacht auf gar keinen Fall, gehofft natürlich erst recht nicht, allerdings eher aus der Bremer Sicht, dass man natürlich vor der Saison gedacht hat, Mensch, jetzt muss es doch vielleicht endlich mal wieder ein Jahr werden, was jetzt vielleicht nicht ganz nach oben geht, aber zumindest ein bisschen weniger Kellerduell, und dass es aber ausgerechnet jetzt gegen euch da unten um die Wurst geht, das hätte ich auf keinen Fall erwartet, also auch einfach nicht, weil die Kader, glaube ich, auch vor der Saison auf dem Papier einfach zu weit auseinander waren, deswegen hätte ich nicht gedacht, dass beide unten sind. Und von Werder hätte ich es auch nicht gehofft, aber nun gut, man ist ja leider wieder mittlerweile erfahren in dem Bereich. Bei unserer Mannschaft hat man ja nicht immer das Gefühl, dass sie den Abstiegskampf tatsächlich angenommen hat. Wie sieht es denn in Bremen aus? Hat da die Mannschaft den Abstiegskampf angenommen? Ja, also das will ich doch schwer hoffen und den Eindruck habe ich ehrlich gesagt auch. Also da ist, glaube ich, schon jedermann klar, dass es einfach jetzt in jedem einzelnen Spiel drauf ankommt, einfach nur Punkte mitzunehmen, um da das Schlimmste noch abzuwenden. Und das war vielleicht ganz am Anfang noch nicht ganz der Fall, weil das einfach die letzten Jahre immer so gewesen ist, dass man auch von der Mannschaft den Eindruck hatte, dass man erstmal natürlich nicht mit der Prämisse reingeht, wir müssen jetzt uns nach unten orientieren, sondern wollen gucken, was wir wirklich leisten können. Aber ich finde, das hat sich die letzten Wochen auf jeden Fall bemerkbar gemacht. Die Mannschaft kämpft einfach auch. Ich fand auch, dass die spielerische Leistung in den letzten Spielen meistens dann doch besonders ja, einfach besser war, als man es die Spiele vorher gesehen hat. Also gerade gegen die Großen wie gegen Bayern oder Dortmund, da hat man wirklich eine tolle kämpferische Leistung gezeigt, die dann leider nicht belohnt wurden. Unter ein paar Strich bleiben dann trotzdem 0 Punkte aus solchen Spielen. Aber man hat schon gesehen, dass die Mannschaft will. Gleichzeitig, finde ich, sieht man aber auch beim Trainer, dass der immer ein bisschen dünnhäutiger wird. Und das ist auf der anderen Seite nicht so das beste Zeichen, finde ich. Da komme ich gleich nochmal zu der Rolle von Nuri. Die Frage, die schließt sich so ein bisschen an das, was du eben gesagt hast, nämlich nach dem Trend. Ihr kommt ja mit einem Auswärtssieg, glaube ich, im Rücken zu uns. Vorher schon keine schlechten Leistungen gegen Dortmund und gegen Bayern, hast du ja auch gesagt. Ist der Trend denn, auch wenn die Ergebnisse es nicht immer waren, aber der Trend insgesamt positiv bei euch? Ja, wie gesagt, das ist, finde ich, schon zu spüren gewesen. Auch so ein Spiel wie gegen Augsburg, was einfach auf dämlichste Art und Weise dann doch noch verloren geht, wo man eigentlich die bessere Mannschaft gewesen ist über weite Strecken hinaus. Das hat schon gezeigt, dass die Jungs zu was fähig sind. Aber es kann natürlich auch für die Moral echt einen richtig dicken Dämpfer geben, wenn man solche Spiele eben noch aus der Hand gibt. Also das hat man auch in Augsburg auch gesehen. Das war, glaube ich, 30 Mal schwieriger und schlimmer, vor allem auch als die Niederlagen gegen die Bayern und gegen Dortmund, weil da von vornherein natürlich keiner was von ihnen erwartet hat. Da haben sie trotzdem was auf den Platz gebracht, was ansehnlich war. Und ja, so ein Ding in Augsburg darf natürlich nicht verloren gehen. Der Sieg in Mainz war extremst wichtig, vor allem eben, weil ja am Wochenende vorher eigentlich alle drumherum gewonnen hatten. Das heißt, wenn sie da jetzt nicht gepunktet hätten, dann wäre es nochmal so richtig schwierig gewesen. Trotzdem, so richtig viel Boden hat man damit immer noch nicht gut gemacht. Und deswegen ist klar, dass die jetzt da einfach weitermachen wollen. Die Frage ist, ob sie es auch schaffen, ne? Wolfsburg und Bremen haben viel gemeinsam zurzeit, nicht nur die Tabellenregion, sondern auch die Trainerdiskussion, die tobt. Welche Rolle spielt denn der Nuri bei euch, beziehungsweise wie fest ist er denn überhaupt noch im Sattel? Das scheint ja so ein bisschen ein Schicksalsspiel für beide Trainer zu werden am Freitag. Ja, ich finde es natürlich immer ein bisschen schwierig, wenn da so von außen so viel immer reingeredet wird. Auf der einen Seite ist ganz klar, habe ich ja eben schon mal ein bisschen angedeutet, ich finde schon, dass Nuri immer dünnhäutiger wird, weil er natürlich diese Erfahrung auch gar nicht mitbringt, mit solchen Drucksituationen umzugehen. Hat das ja noch nie vorher gemacht und jetzt ist ihm auch klar, dass mit jedem Spiel, was eben nicht so ausgeht, wie man sich wünscht, einfach immer enger wird. Das ist natürlich schwierig. Auf der anderen Seite finde ich es da ein bisschen unglücklich, wenn man von außen da ständig was reindiskutiert, beispielsweise diese relativ klare Aussage, dass angeblich Labbadia ja in den Startlöchern stehen würde, jetzt vor dem letzten Spiel, was dann zwar von Labbadia selber dann hinterher dementiert wurde, dass er gesagt hat, jetzt mache ich erstmal nichts mehr bis zum Sommer, zumindest behauptet er das ja, aber das kann natürlich so einer Sache einfach nicht förderlich sein, wenn da mehr oder weniger schon der Nachfolger draußen mit den Hufen vor der Tür scharrt. Ist die Frage, wie er das Ganze verarbeiten kann. Das hat ihm natürlich jetzt erstmal wieder ein bisschen Luft verschafft, der Sieg, aber ich glaube, da muss noch ein bisschen mehr kommen, damit man ihn auf jeden Fall verlängert behält. Auf der anderen Seite, je länger man wartet, ist vielleicht so eine Initialzündung durch einen neuen Trainer einfach auch zu spät. Also es ist auf jeden Fall sehr schwierig und in seiner Haut möchte ich zurzeit überhaupt nicht stecken. Einer, auf den natürlich Freitag alle gucken werden aus Wolfsburger Sicht, der bei euch jetzt in der Truppe spielt, ist Max Kruse. Wie heiß wird er denn sein und wie siehst du ihn denn in den letzten Spielen? Also auf jeden Fall positiv. Das habe ich von vornherein schon gesagt, auch beim letzten Talk, als wir uns noch über das Hinspiel unterhalten haben. Da konnte er natürlich nicht mitwirken wegen seiner Verletzung, die er sich da gleich am Anfang der Saison zugezogen hat. Das war natürlich äußerst ärgerlich, weil ich glaube, sehr, sehr viele ihn im Angriff als die zentrale Figur gesehen haben. Gnabry hat natürlich da zum Glück noch ein bisschen mehr zeigen können, als man vielleicht am Anfang von ihm erwartet hat. Aber Kruse ist auf jeden Fall ein Faktor, der entscheidend sein kann. Und ja, dass der heiß sein wird, da glaube ich, müssen wir nicht drüber reden. Er hat in Wolfsburg sicherlich nicht die beste Zeit gehabt und ist dann auch nicht in besonders guten Umständen dann hinterher dann quasi voneinander geschieden. Insofern glaube ich, dass der auf jeden Fall zeigen möchte, dass er ein bisschen mehr drauf hat, als einfach nur Geld durch Berlin zu fahren im Taxi. Max Kruse, also eine wichtige Rolle, sagst du. Auf wen kommt es noch an? Serge Gnabry hast du auch schon erwähnt. Gibt es da noch jemanden, wo du sagst, das sind so die Schlüsselfiguren, gerade auch für so ein erwartetes Fightspiel dann gegen Wolfsburg? Ja, ich glaube, man kann mal wieder mal eine Floskel bedienen. Der Star ist eigentlich die Mannschaft. Ich möchte es mal eher aus negativer Sicht beschreiben. Klöng! Also, was? Da nehmen wir einmal das Geld hier, warte. Hast mir vorher gar nicht gesagt, dass du auch so ein Ding hast. Das ist ja gefährlich hier. Ja. Nee, also was ich meinte aus negativer Sicht, ist es so, dass ich finde, dass Thomas Delaney extrem gezündet hat, also der jetzt im Winter erst gekommen ist im zentralen Mittelfeld, echt die totale Lenkerfigur da übernommen hat, der fehlt jetzt also aus eurer Sicht zum Glück, für uns natürlich extrem blöde. Ist ja mit diversen Knochenbrüchen im Gesicht jetzt erstmal ausgenockt gewesen. Das hat man auch gleich in Mainz gesehen, also als er da in der, ich glaube, irgendwie 54. runter ist vom Platz, da wurde es auf einmal ein bisschen kopfloser und da wurde es echt nochmal ein bisschen schwierig. Und das ist echt natürlich ein Problem, dass der nicht dabei ist. Wird sich zu sehr an ihm aufhängen, aber er lenkt sehr viel und dadurch, dass Clemens Fritz ebenfalls noch gelb gesperrt ist, ist eigentlich so das größte Problem wirklich in diesem doch sehr geschlossenen Gefüge, diese zwei Lücken irgendwie zu ersetzen, beziehungsweise generell die Lücke zu ersetzen, die jetzt im defensiven Mittelfeld entstanden ist. Das Hinspiel endete aus unserer Sicht ja sehr, sehr unglücklich mit 1-2. Euch hat es dann nochmal sozusagen einen Push gegeben. Bei uns war es mehr oder weniger auch der Anfang vom Ende, was Dieter Hecking angeht. Wie beurteilst du denn die Entwicklung des VfL, wenn man da überhaupt sprechen kann in den letzten Wochen, Monaten? Ja, das ist vielleicht ein bisschen ketzerisch, wenn ich sage, dass man so eine richtige Entwicklung, fand ich jetzt, nicht wirklich gesehen hat. Also schon. Ist nicht ketzerisch, ist realistisch, würde ich sagen. Ja, ich bin ja hier bei euch zu Gast, da will ich mich ja nicht gleich verbrennen. Nee, mal ehrlich jetzt gesagt. Also ich finde schon, dass so von außen, so ganz nimmt man es ja auch nicht jedes Mal wahr, aber das, was ich von außen ein bisschen beobachtet hatte, ich hatte den Eindruck, es ist doch stellenweise ein bisschen gefestigter gewesen, nicht mehr ganz so konfus, aber die Ergebnisse haben ihm auch nicht recht gegeben. Also das ist für mich immer noch verwunderlich, dass so eine Mannschaft eben so weit unten auch steckt, auch wenn ja trotzdem jetzt, glaube ich, dann ein paar Spiele dabei waren, die dann Punkte gebracht haben, die man natürlich genauso dringend braucht wie wir. Aber gesichert ist da ja nun wirklich noch gar nichts und insofern hat es mich dann doch ein bisschen überrascht, dass man tatsächlich dann über den Winter noch an Ismail festgehalten hat. die Frage, beziehungsweise die Rolle, die ja sehr besonders sein wird und auf die eine besondere Rolle zukommen wird, werden ja die Fans sein. In Wolfsburg ist sehr viel Unruhe, gerade auch im Fanumfeld, was das angeht. Sehr, sehr große Unzufriedenheit. Wie sind denn die Fans aus Bremen drauf? Da hat man ja noch die Bilder aus der vergangenen Saison im Kopf, so "This is Osterdeich" und quasi die ganze Stadt steht dahinter, der Bus wird empfangen. Fallt ihr jetzt dann auch am Freitag mit einer riesigen Kolonie ein aus Bremen oder wie muss man sich das vorstellen, wie muss man sich auch die Stimmung da vorstellen in Bremen? Also grundsätzlich glaube ich schon, dass man ein bisschen positiver ist, also natürlich freut sich keiner über die Situation, wie sie ist, aber man muss ja leider auch sagen, dass man schon ein bisschen geübt ist, genau richtig. Man hat leider eine Gewohnheit aus den letzten Jahren und weiß schon, man darf halt einfach nicht mehr zu viel erwarten. Es ist natürlich nicht nur für die Mannschaft moralisch auch immer so ein Knick gewesen, wenn man solche Spiele in der Vergangenheit nochmal aus der Hand gibt, ist ja für die Fans eigentlich, will ich sagen, fast dranmatisch, aber klar, wer natürlich mit seinem Herz dran hängt, der ist da einfach völlig am Boden, wenn man dann doch hinterher wieder mit leeren Händen dasteht. Aber das ist trotzdem, finde ich, aus der, der jetzt auch nicht jedes Mal im Stadion ist, aus der Ferne behaupte ich es jetzt mal zu behaupten, aus der Ferne beschreiben zu können, so kleiner Hänger an der Zunge, dass die Leute so ein bisschen, ja, wie will man sagen, sie haben ein bisschen Verständnis dafür, wie es ist, zufrieden sind sie nicht damit, aber es wird jetzt auch nicht jeder verteufelt. Allerdings von diesen Auswüchsen, wie du es eben angesprochen hast, sind wir noch ein bisschen entfernt. Das lag einfach daran, dass natürlich jetzt in der letzten Saison, dass vor allem die letzten paar Spiele waren, die dermaßen gepusht wurden, wo man einfach auch verstanden hat, es bringt nichts, die Mannschaft jedes Mal mit Pfiffen irgendwie zu bedienen oder einfach zu verteufeln oder niederzubrüllen, weil wenn da wirklich was kommen muss, dann muss man einfach dahinter stehen. Und ich finde, dass sowas eine Grundhaltung ist, die hier viele Fans oder die meisten Fans auf jeden Fall teilen und das ist sehr positiv. Ja, das lasse ich jetzt mal so stehen, weil da sitze ich ja auch immer in Wolfsburg drauf, dass diese Einsicht ab und an mal erfolgt. Was für ein Spiel wird es denn am Freitag? Wird so ein Gehacke, wird so ein ja, eher unansehnliches Kampfspiel oder Bremen gegen Wolfsburg war ja auch immer torreich durchaus. So ist es ja jetzt nicht. Ne? Was denkst du denn? Was kommt denn bei raus? Genau, also ich glaube einfach aufgrund der Qualitäten, aus negativer Sicht, glaube ich, da kann man keinesfalls an einer 0-0. Also allein schon bei uns steht ja die 0 so gut wie nie, bis auf jetzt beim letzten Spiel. Ich denke auch, dass es nicht wie in der Vergangenheit vielleicht mal die eine Raffinesse zu sehen gibt, sondern es ist wirklich so, da wird der Rasen umgepflügt werden und es ist ja eigentlich auch mal ganz schön zu sehen. Also man muss ja nicht immer hier die Traumflanke von links und rechts schlagen haben, wenn die Leute sich da auf dem Rasen gegenseitig kein Pardon bieten, dann sehe ich mir das auch sehr gerne an. Aber ich glaube, da wird es auf jeden Fall links und rechts klingen und ich hoffe, dass es dann, wie gesagt, ich bin bei euch zu Gast, aber ich sage trotzdem mal, dass ich hoffe, dass es bei uns ein bisschen häufiger, für uns häufiger klingelt als bei euch dann. Und was tippst du? Das Herz sagt 3-2 und der Verstand kann sich noch nicht ganz entscheiden, glaubt aber eher an einen Unentschieden. Ja, werden wir sehen. Ich glaube, Unentschieden wird unserem Trainer nicht reichen, um es mal so zu sagen. Ob es dann bei eurem so sein wird, werden wir dann am Samstag, Sonntag oder Montag sehen, glaube ich, ne? So ist es. Ich glaube, auf Augenhöhe, um wieder auf Augenhöhe zu sein, tun uns natürlich 3 Punkte sehr gut. Dann werden wir wieder mit euch gleichgezogen. Dann bleibt es wenigstens bis zum Schluss spannend. Ja, darauf kann ich gern verzichten. Das war Patrick Kreitz, Fernsehjournalist aus Bremen. Ja, wenigstens du hast für mich Verständnis. Und öfter mal zu Gast, wenn es um den SV Werder Bremen geht. Da ist er nämlich Experte, wie wir gehört haben. Und ich danke dir für das Gespräch. Sehr gerne. Bis nächstes Jahr und dann bitte in der Bundesliga. Das hoffe ich auch. Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche. Der Sohn eines Eintracht Braunschweig-Fans kommt aus der Schule nach Hause und sagt: Papa, heute auf dem Schulhof, da hat einer zu mir gesagt, ich bin schwul. Ja und? Hast du ihm nicht gleich eine gehauen? Nee, der ist doch so süß. Habt ihr das gehört? So dolle drücke ich jetzt schon mal die Daumen für morgen, dass das klappt gegen Bremen. Ich möchte mir gar nicht ausmalen, was passiert. Ach, nee, wird nicht passieren. Wir gewinnen. Es werden 3 Punkte und damit haben wir ein bisschen mehr Luft im Abstiegskampf. Um nichts anderes geht's. Wir müssen gewinnen. Die Mannschaft weiß es hoffentlich, Diego Benaglio hat es auch nochmal gesagt. Die Fans wissen es und werden entsprechend reinhauen, hoffe ich. Und dann, ja, werden wir Werder Bremen schlagen. Egal wie, ist mir auch Wurst, welcher Höhe, 1-0, 2-1, 3-1, 5-0, ist mir egal. Hauptsache, 3 Punkte. Denn wir haben ja noch Großes vor, nicht nur in dieser Saison, sondern auch im Hinblick auf die kommende. 20 Jahre Bundesliga ist das Stichwort und natürlich die Filmdoku. Hashtag 20. Und da gibt es wieder Spannendes zu vermelden, denn Tag und Ort der Premiere stehen fest. Und zwar wird der Film, Hashtag 20 im Arbeitstitel, 20 Jahre Bundesliga, ein Film von Fans für Fans, aufgeführt am 6.8., das ist ein Sonntag, im Theater. Da wird die große Premiere stattfinden. Es gibt jetzt noch die Möglichkeit, bis zum Dienstag im Crowdfunding sich tolle Prämien zu sichern, unter anderem eine garantierte Eintrittskarte und ein paar Überraschungen zur Premiere. Wie gesagt, im Theater Wolfsburg. Tolles Ambiente. Wir sind sehr, sehr froh, dass wir das klar gemacht haben und dass wir es klar gekriegt haben. Und ich denke, das wird der würdige Rahmen für so eine Premierenfeier. Ganz, ganz vielen Dank an alle, die da mitgewirkt haben. Und wir werden alle zusehen, dass der Film kein Abstiegsfilm wird, sondern ja, tatsächlich 20 Jahre Bundesliga toll gefeiert werden können. Alle gemeinsam, alle zusammen und dann auch mit einer schönen Premierenfeier im Theater Wolfsburg. Nähere Informationen dazu natürlich im Netz auf der Homepage 20derfilm.de. Das Crowdfunding läuft noch bis zum Dienstag, 99funken.de/20. Und ja, schaut noch mal rein, sichert euch noch eine Karte, damit ihr auf alle Fälle mit dabei seid. Kommt natürlich auch dem Film zugute bei der ganzen Geschichte. Und dann sage ich, bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Mein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl. Ich ihn dort seh, kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lies in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur der VfL. Nur der VfL. Wir singen, wir springen, wir tanzen für Wolfsburg, mein Verein. Und ich bin mir sicher, das wird ewig so sein. Lass die anderen reden, ist doch egal. Wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal. Immer nur der VfL.